Was Sie sehen, ist Plastik. Nicht nur eine Handvoll Plastik. Viel. Große Mengen an Plastik. Ja, das kommt gut. Das ist schön. Das will die Menschheit von dir sehen. All die Dinge, die du entdeckst, die sind so wertvoll. All die Neider sind dir egal, die kleinen Würmer bleiben im Regal. Knie tief im Plastik, knie tief im Plastik, ich steck knie tief. Plastik. Und wer jetzt geht, der wird verlieren. Wir bleiben stehen, nutzen unser Hirn. All die Reserven, die gestern noch nicht da waren. Du schüttelst hier nen Witz heraus, wir lachen laut und klauen das Haus. Es ist so schwer, nicht leicht zu sein. Schlag zurück, ein erstes Mal, schlag zurück. Es war nicht leicht, uns zu verstehen. Es war nicht leicht, uns zu verstehen. Es war nicht leicht, uns zu verstehen. Nur steck ich jetzt knietief im Plastik. Nur steck ich jetzt knietief im Plastik. Nun steck ich jetzt knietief im Plastik.